We have the Lord's Supper tonight. Wir feiern heute Abendmahl. I also want to share the last part of our series on discipleship. Und ich möchte euch auch den letzten Teil dieser Serie über die Jüngerschaft mitteilen. So if you turn to Matthew chapter 10. Also wenn ihr mal mit mir zu Matthäus 10 blättert, and we'll pray. Und dann wollen wir beten. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. For your mercy toward us. Für deine Barmherzigkeit uns gegenüber. Your forgiveness. Für deine Vergebung. And your faithfulness to us. Und deine Treue. Despite ourselves. Trotz unserer selbst. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We've been talking about the five purposes of God. Wir haben über die fünf Bestimmungen Gottes gesprochen. And the first one, if we go to the beamer, is worship. Der erste Punkt ist der Gottesdienst. And we've talked about that. Über das haben wir gesprochen. The heart of worship is Jesus Christ crucified. Das Herzstück des Gottesdienstes ist der gekreuzigte Jesus Christus. Enables us to enter the presence of God to worship. Er befähigt uns, in die Gegenwart Gottes einzutreten, um dort anzubeten. The second is fellowship. Die zweite Bestimmung ist die Gemeinschaft. And the basis of fellowship. Und die Grundlage der Gemeinschaft is that we have worship in common. Ist, dass wir gemeinsame Anbetung erleben. True worship. Und zwar wahrhaftige Anbetung. So the heart of fellowship is also Jesus Christ. Also das Herzstück der Gemeinschaft ist auch der gekreuzigte Jesus Christus. And we've been talking about discipleship. Und wir haben auch gesprochen über die Jüngerschaft. How we need to take up our cross and follow him. Wie wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen und ihm nachgehen müssen. So the heart of discipleship is also Jesus Christ crucified. Und im Herzen der Jüngerschaft ist auch der gekreuzigte Jesus Christus. In January we'll talk about true ministry. Im Januar werden wir über die wahre über den wahren Dienst sprechen. And we'll have to figure out what the heart of true ministry is. Wir werden dann herausfinden, was da im Herzen dieses wahren Dienstes steht. And then in February we'll talk about the mission. Und im Februar werden wir über Mission sprechen. And of course the heart of the mission is Jesus Christ crucified. Und natürlich auch im Herzen der Mission ist der gekreuzigte Jesus Christus. Our theme tonight is true discipleship. Und mein Thema für heute Abend ist die wahre Jüngerschaft. The third part. Der dritte Teil. And it's the word mathetes in the Greek. Es gibt das Wort mathetes im Griechischen. And for us it means personally identifying with the heart of worship. Und für uns bedeutet es, sich persönlich mit dem Herzstück der Anbetung zu identifizieren. To take up your cross daily. Sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. This is discipleship. Das bedeutet es, ein Jünger zu sein. And we used here's a picture of Jesus crucified. Hier haben wir das Bild von Jesus Christus gekreuzigt. And take up your cross and follow me. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. It doesn't mean that we'll end up on a cross like that. Das bedeutet nicht, dass wir auf solch einem Kreuz enden werden. But the cross always speaks of God's perfect will for my life. Aber das Kreuz spricht immer vom vollkommenen Willen Gottes für mein Leben. Now we mentioned some verses from Luke chapter 14. Wir haben ein paar Verse erwähnt aus Lukas 14. Whosoever does not carry his own cross and come after me. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, cannot be my disciple. Kann nicht mein Jünger sein. You can be God's child. Du kannst das Kind Gottes sein. Because of true worship. Wegen wahrer Anbetung. You can be my brother in the Lord. Du kannst auch mein Bruder im Herrn sein. Because of true fellowship. Wegen wahrer Gemeinschaft. But until we personally identify with the cross. Aber wenn wir uns nicht persönlich mit dem Kreuz identifizieren. We are not a disciple. Sind wir keine Jünger. Now, Matthew chapter 11 we used last time. 2 weeks ago. Vor zwei Wochen haben wir Matthäus 11 verwendet. Come to me, all who are heavy laden, weary and heavy laden. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. And I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. It's interesting. With a lot of people, there's just no rest. Und das ist schon interessant. Bei vielen Menschen, da gibt es keine Ruhe. When they come home from work, the children don't sense there's rest there. Wenn die von der Arbeit nach Hause kommen, da fühlen die Kinder keine Ruhe und Entspannung. Or an older or younger brother. Oder bei einem älteren oder jüngeren Bruder. Or anyone. Oder bei irgendjemand anderen. But if I am a disciple of Christ, aber wenn ich ein Jünger von Jesus Christus bin, then people should find rest in my presence. Dann sollten die Leute Ruhe vorfinden in meiner Gegenwart. Unless they are living in evil. Außer sie leben da im Bösen. But people should find rest. Aber die Leute sollten Ruhe vorfinden. Two things we brought out. Zwei Dinge haben wir hervorgehoben. The Lord said, "Take my yoke upon you and learn from me." Der Herr hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. That word learn comes from the same word disciple. Und dieses Wort lernen hat dieselbe Wurzel wie das Wort Jünger. In the root. Von der Sprache. And he says, for I am meek and humble in heart. Und er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. And this is what we talked about last time. Und davon haben wir letztes Mal gesprochen. About meekness and humility being the very basis of my discipleship. Dass die Sanftmut und die Demut die Grundlage meiner Jüngerschaft darstellen. I can be a worshipper, ich kann einer sein, der anbetet, but not be meek and humble. Aber nicht demütig und sanftmütig. I can be a brother in the Lord, ich kann Bruder im Herrn sein, but not be meek and humble. Aber nicht sanftmütig und demütig. But to be a disciple, aber ein Jünger zu sein, means that the one who enables me to worship, bedeutet, dass derjenige, der mich dazu befähigt anzubeten, who is meek and humble, der sanftmütig und demütig the one ist, that I'm coming to, derjenige, zu dem ich mich hin bewege, is now reflected in my life. Dass der jetzt in meinem Leben widerspiegelt so when wird. People see me, sodass die Leute, wenn sie mich erblicken, they see the Lord. Den Herrn sehen. If you've seen me, the Lord said, der Herr hat gesagt, wenn ihr mich seht, you've seen the Father. Dann habt ihr auch den Vater gesehen. I would like to just look at this verse in, we'll skip this. Go to Matthew chapter 10. Geht einmal zu Matthäus 10 jetzt. And verse, I'm thinking of Wurstel. And verse. Und folgenden Vers. I'm kind of hungry right now. Turn to verse. Schaut euch folgenden Vers an. Not turn to Wurstel 42. Okay, it says, and whoever in the name of a disciple. So, Vers 42. Und wenn jemand, ja, where am I? Okay, there we go. Gives, okay, whoever in the name of a disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Which brings us to the definition of humility. Das führt uns zur Definition von Demut. Freely I have received, freely give. Umsonst habe ich es empfangen, umsonst gebe ich es. Humility recognizes that nothing that I have has come from me. Die Demut anerkennt, dass nichts, was ich habe, von mir selbst kommt. Pride always takes the glory for whatever it can give. Der Stolz, der nimmt den Ruhm immer für sich selbst in Anspruch, but für alles, Lord, was gegeben wird. The Lord humbled himself. Aber der Herr hat sich selbst gedemütigt. And he was not proud, und er war nicht stolz. Which means humility can humble itself. Das bedeutet, die Demut selbst kann sich demütigen. Which means the Lord recognized that all he was from the Father and all he was giving was from the Father. Was bedeutet, dass der Herr erkannt hat, dass alles, was er war, vom Vater stammte und alles, was er gab, auch vom Vater stammte. So the basis of humility is to give. Also die Basis der Demut ist es, zu geben. And here we have, even if I, as a disciple, if I give a cup of cold water. Und hier haben wir nun Folgendes. Selbst als Jünger, wenn ich einen Becher kalten Wassers gebe, the Lord will reward me for it. Wird mich der Herr dafür belohnen. Because I am a disciple. Weil ich ein Jünger bin. A disciple is someone who gives himself. Ein Jünger ist jemand, der sich selbst hingibt. So I want you to turn to John chapter 6. Nun, ich möchte, dass ihr zu Johannes 6 blättert. Show me a person who takes. Zeigt mir einen Menschen, der nimmt. And I'll show you a person who is proud. Und ich werde euch einen Menschen zeigen, der stolz ist. The nature of humility, im Wesen der Demut, is to give, ist das Geben, because it knows it has received, weil die Demut weiß, dass sie empfangen hat, and it has confidence that if it gives, it will continue to receive. Und da ist dann auch die Zuversicht da, dass wenn man weitergibt, auch weiter empfangen werden wird. A proud person sees himself as the source. Und ein stolzer Mensch sieht sich an als Ursprung der Dinge. I have made this money. Ich habe dieses Geld verdient. And I don't know how much more I can make. Und ich weiß, wie viel mehr ich noch verdienen kann. So I better be really careful with this. Also ich weiß nicht, wie viel ich noch verdienen kann, also werde ich da sehr sorgfältig damit umgehen. No generosity. Also keine Großzügigkeit. Because he's the source. Weil er die Quelle der Mittel ist. And then there's insecurity. Und dann ist die Unsicherheit But da. If the Lord is the source. Aber wenn der Herr an der Quelle oder die Quelle ist, then suddenly I am a giving person. Dann bin ich plötzlich ein Mensch, der gibt. And here we see in John chapter 6. Und hier sehen wir in Johannes 6, Vers 51. In Vers 51. I am the living bread that came down out of heaven. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. If anyone eats of this bread, wenn jemand von diesem Brot isst, he will live forever. Wird er leben in Ewigkeit. Jesus is the bread. Jesus ist das Brot. Now bread was such a gift from God to these to the ancient world. Für die Leute von damals war das Brot solch ein Schatz von Gott, eine Gabe von Gott. If someone saw a piece of bread on the ground, wenn jemand ein Stück Brot am Boden liegen sah, they would never, ever step on it. Die wären dann niemals darauf gestiegen, niemals. If for some reason a person had to throw a piece of bread away, und wenn ein Mensch aus irgendeinem Grund ein Stück Brot wegwerfen musste, auf dem Weg gelandet, it would be given to an animal or left where the birds could get it. Das wäre entweder den Tieren gegeben worden oder eben für die Vögel, sodass sie es fressen können. We live in a society where food is being thrown away all the time. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Essen ununterbrochen weggeworfen wird. But for the ancient world, bread sustained life. Für die alte Welt damals bedeutete Brot wirklich das Leben, das weitergegeben wird. In the fullest sense of the word, und zwar im vollsten Wortsinn, it was a gift from God. War es eine Gabe von Gott. The grain that God gave that could make bread. Das Korn, das wuchs, das Gott gab, dass man dann Brot daraus machen konnte. And Jesus is saying, I am the living bread. Und Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, that came down from heaven. Das vom Himmel herabgekommen look ist. Look what he says here. Und schaut, was es da heißt. And the bread also which I will give. Das Brot aber, das ich geben werde. For the life of the world is my flesh. Für das Leben der Welt, es ist mein Fleisch. This is the nature of humility. Das ist das Wesen der Demut. I will give my body for the life of the world. Ich werde meinen Leib hingeben für das Leben der Welt. Why could the Lord do that? Warum konnte der Herr das tun? Because his life came from God. Weil sein Leben von Gott kam. And if the Lord gave his life, the Lord could raise it again. Und wenn der Herr sein Leben hingab, dann konnte der Herr auch wieder auferstehen. And that's like with us. Und so ist es auch bei uns. Whether it's our finances, ob es unsere Finanzen betrifft, or our time or affection, unsere Zeit oder unsere Hingabe, we can freely give. Wir können freigebig geben. Matthew chapter 10 verse 8. Matthäus 10, Vers 8. Freely you have received, umsonst habt ihr erhalten, freely give. Umsonst gebt es weiter. I want you to flip over with me to James chapter 1. Blättert mit mir zu Jakobus 1, before we have the Lord's Supper. Bevor wir nun das Abendmahl des Herrn feiern. Now in John chapter 8 it says that if we continue in his word, in Johannes 8 heißt es, wenn ihr in seinem Wort bleibt, we will know the truth. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. And the truth will set us free. Und diese Wahrheit wird uns freisetzen. What is the heart of God's word? Was steht denn im Herzen des Wortes Gottes? Could it be Jesus Christ crucified? Könnte es der gekreuzigte Jesus Christus sein? That the very center of this book, dass im Mittelpunkt dieses Buches, from Genesis to Revelations, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, is all about Jesus Christ. Dass es einfach nur um Jesus Christus geht. And him crucified. Er als Gekreuzigter. From Genesis we see the tree in the garden. Vom ersten Buch Mose an, wo wir den Baum sehen im Garten Eden. The tree of life. Den Baum des Lebens. Which is Jesus Christ crucified. Welcher eben Jesus Christus ist, der Gekreuzigte. For us now. Für uns jetzt. All the way to the book of Revelations. Hin bis zum Buch der Offenbarung. The tree of life. Der Baum des Lebens. And when we continue in his word, und wenn wir in seinem Wort bleiben, we will know the truth, dann werden wir die Wahrheit erkennen, the truth about who Jesus is, die Wahrheit über das, wer Jesus ist, the nature of God, über das Wesen Gottes, the meekness and humility of the Savior, über die Sanftmut und Demut des Erretters, and this will set us free, und das wird uns frei machen, from wovon? Ourselves. Von uns selbst. A life of self-assertiveness. Ein Leben, das nicht auf sich selbst schaut. A life that's proud. Ein Leben, das nicht stolz ist. A life that takes. Ein Leben, das nicht nimmt. A life of insecurity. Frei von einem Leben der Unsicherheit. A life of greed. Ein Leben des der Gier. What else could I have if I don't have security in God? Was könnte ich noch haben, wenn ich da nicht Sicherheit in Gott habe? Because even if I had the resources. Weil selbst wenn ich da die Ressourcen hätte. Because I'm the son of a very very wealthy man. Weil ich der Sohn eines sehr sehr reichen Mannes bin. And I can be generous. Und ich kann dann großzügig sein. But there it's coming from me. Aber da es kommt dann von mir. So I have no humility. Also ich habe da keine Demut. So then I am full of myself. Ich bin voll von mir selbst überzeugt. Now look at this one verse in James 1:21. Schaut euch diesen einen Vers in Jakobus 1:21 an. Therefore putting aside all filthiness. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit. The word in the Greek is the word dirt. Und das Wort im Griechischen hier ist das Wort Schmutz. The Greek word is ruparia. Also im Griechischen heißt das ruparia. Yeah, it's close enough. But it means dirt. Es bedeutet Schmutz. You just get rid of the dirt. Also schaut, dass ihr diesen Dreck wegbekommt. And all that remains of evil. Und das Übermaß der Schlechtigkeit. In meekness receive the word of God implanted. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Which is able to save your souls. Das eure Seelen zu erretten mag, vermag. From what? Zu erretten wovon? From me. Von mir selbst. From my selfish ways. Von meiner selbstsüchtigen Art und From Weise. The deception of my mind. Von meinen Täuschungen in den Sinn, in der Gesinnung. And here's that word meekness again. Und hier ist wiederum das Wort Sanftmut. But my Bible translates it humility. In meiner Bibel wird es allerdings mit Demut übersetzt. Because meekness and humility are so close. Weil Sanftmut und Demut eben so nahe beisammen liegen. It was humility that brought Jesus to the cross. Die Demut hat Jesus ans Kreuz geführt. It was meekness that held Jesus to the cross. Aber die Sanftmut hat ihn dort festgehalten. Humility will bring me into God's will for my life. Die Demut wird mich in den Willen Gottes für mein Leben hineinführen. And meekness will keep me there. Und die Sanftmut wird mich dort innehalten lassen. Now, I can receive the word tonight. Nun, ich kann das Wort heute Abend aufnehmen. But I'm not receiving it in meekness. Aber ich nehme es nicht in Sanftmut auf. That means I cannot become a disciple. Das bedeutet, dass ich nicht zum Jünger werden kann. To become a disciple, I have to receive his word. Um Jünger zu werden, muss ich sein Wort aufnehmen. And I become meek and humble of heart. Und ich werde sanftmütig und demütig vom Herzen. By focusing on Jesus Christ. Indem ich mich auf Jesus Christus ausrichte. And meditating and worshiping. Und indem ich darüber nachsinne und anbete. The one who gave his life for me. Anbete demjenigen, der sein Leben für mich gegeben hat. That movie, The Passion, was so moving. Und dieser Film, Die Passion Christi, war so bewegend. I was on an airplane and I was sitting next to a Muslim. Ich war da jetzt im Flugzeug und a Muslim. Und saß da neben einem Moslem. He had that big beard and I was a little bit nervous. You know? Er hatte so einen großen Bart und nervös. You know, just looked like, you know, just like fit the mold and I, you know, I was writing birthday cards und ich habe da eben Weihnachtskarten geschrieben. I was writing this little star, you know, with the little Bethlehem underneath it, you know. Und ich habe da so einen kleinen Stern gezeichnet und den Bethlehem-Stern. He leans over und hat sich so ein wenig hinübergelehnt und it just looks like the kind of guy that might do something, you know. Und der hat einfach so ausgesehen wie jemand, der sorry, vielleicht but, jetzt, you know, was tut. Just fit also, you know, and also es hat ihn I knew, you know. And he leans over. Der schaut so zu mir herüber. And he says, you keep making that on all those cards. Und er gesagt, Sie schreiben das auf alle diese Karten. What does it mean? Was bedeutet das? I said, that's the star of Bethlehem. Und ich habe gesagt, das ist der Stern Bethlehem. I said, that's where Jesus was born. Das ist dort, wo Jesus geboren this wurde. This is the Shekinah glory of God. Das ist die Shekinah-Herrlichkeit Gottes. That led the wise men to the Messiah. Welche eben die Weisen zu dem Herrn, zu Messias geführt and hat. We talked for about 2 hours. Und wir haben dann so circa 2 Stunden darüber he gesprochen. Told me stories I had never heard of Jesus before. Und er hat mir Geschichten über Jesus erzählt, die ich vorher noch niemals gehört habe. I mean, I thought what I was telling him was a little bit difficult to believe. Ich habe mir gedacht, was ich ihm erzählte, war ein wenig schwierig zu glauben. You know, the virgin birth and all that. Also so Jungfrauengeburt und solche but Dinge. What he was telling me, aber was er mir dann erzählt hat, was incredible stories. Es waren ganz unglaubliche Geschichten. Anyway, we had a good time. Aber dennoch, wir hatten eine gute Zeit miteinander. In order to become a disciple, aber um ein Jünger zu werden, I have to be focusing on Jesus. Muss ich mich auf Jesus ausrichten. I cannot become meek. Ich kann nicht sanftmütig sein. Without the security of seeing that my Savior is meek. Ohne diese Sicherheit, die ich sehe, dass mein Retter sanftmütig ist. He said, "Come unto me." Er hat gesagt, kommt her zu mir. Learn of me. Lernt von mir. I am meek. Ich bin sanftmütig. That means I do the will of my Father. Das bedeutet, ich mache den Willen meines Vaters. I am humble. Ich bin demütig. What I've received, I freely give. Was ich empfangen habe, das gebe ich weiter umsonst. This is who I am. So bin ich. I don't have my own agenda. Ich habe nicht nur meine eigenen Anliegen. I do the will of my Father. Ich mache den Willen meines Vaters. And what I have, I've received, so I give freely unto you. Und was ich habe, das habe ich empfangen und ich gebe es umsonst weiter. And suddenly, when I comprehend this in worship, und wenn ich das plötzlich begreife im Gottesdienst, suddenly I'm fellowshipping about this. Dann habe ich plötzlich Gemeinschaft über diese Dinge. And as I begin to identify with this, und wenn ich dann beginne, mich damit zu identifizieren, and say, Father, I'm in service tonight. Und sage, Vater, ich bin heute im Gottesdienst. Not my will, nicht mein Wille, but thy will be done. Sondern dein Wille geschehe. Speak to me. Sprich zu mir. And sometimes when God speaks to us, und manches Mal, wenn Gott zu uns spricht, it's the last thing in the world we want to hear. Dann ist es vielleicht das, was wir am allerletzten hören möchten. And sometimes when God speaks to us, it really hurts. Und manches Mal, wenn Gott zu uns spricht, dann tut das auch weh. And sometimes when God speaks to us, it takes a long time to realize that it's God speaking. Und manches Mal, wenn Gott zu uns spricht, dann brauchen wir oft sehr lange, um zu erkennen, dass es Gott ist, der spricht. But God wants to deliver us. Aber Gott möchte uns befreien. From a cage. Von einem Käfig, from a little prison of myself, von einem kleinen Gefängnis, in dem ich mich selbst befinde, in areas of our life, in Gebieten meines Lebens, and I can be set free in one area, und ich kann auf einem Gebiet freigesetzt werden, and yet in one particular area, und aber dennoch ein ganz besonderes Gebiet I haben, don't see it, und ich sehe das nicht, and I'm in bondage, und dort lebe ich noch in Knechtschaft, and I don't know it, und ich weiß es nicht. So the Lord's James says, receive the word in meekness. Und Jakobus sagt eben, nehmt das Wort in Sanftmut auf. Lord, not my will, Herr, nicht mein Wille, thy will be done. Dein Wille geschehe. Speak to me. Sprich zu mir. And then look what it says, and we'll close. Und schaut noch, was es da weiter heißt, und dann wollen wir abschließen. But prove yourselves doers of the word. Seid aber Täter des Wortes. And not merely hearers who delude themselves. Und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. See, I can't do the word, ich kann nicht das Wort tun, unless the word has been implanted. Wenn nicht das Wort in mich hineingepflanzt wurde. That means it becomes part of me. Das heißt, es wird ein Teil von mir. That means the seed of the word goes into my heart. Das heißt, dieser Same des Wortes kommt in mein Herz hinein. And it takes fruit. Und bringt dort Frucht hervor. It stayed there. Es bleibt It's dort. Like it didn't go bing and back out. Es ist nicht so, dass es da hineinkommt und dann gleich wieder hinausschüpft. In. Es ist hinein. And it never came out. Es ist niemals hinausgegangen. It hit the soil. Es hat auf diesen Boden es ist auf den Boden gestoßen. Meekness is a soil. Und Sanftmut ist ein Boden. Father, not my will, but thine. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. And the word, when the word hits that soil, und wenn das Wort auf diesen Boden, auf diesen fruchtbaren Boden trifft, and the roots go down. Dann sinkt es da ein und die Wurzeln, sie breiten sich and aus. When the roots go down into my heart, und wenn das tief verwurzelt in meinem Herzen ist, when I leave the service, wenn ich dann rausgehe aus dem Gottesdienst, I have a garden in my heart. Dann habe ich einen Garten in meinem Herzen. And it's very easy to be a doer, und es ist sehr leicht, ein Täter zu sein, because the word is hidden in my heart. Weil das Wort in meinem Herzen verborgen ist. Psalm 119:11. Yeah, thy word have I hidden in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen geborgen. That I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. Now go to one more verse and we'll close. Schaut euch noch einen Vers an und dann wollen wir abschließen. But verse 25. Vers 25. But one who looks intently at the perfect law. Wer aber in das vollkommene Gesetz hineingeschaut hat. The law of liberty. In das vollkommene Gesetz der Freiheit and abides by it, und dabei geblieben ist, not having become a forgetful hearer, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, but an effectual doer, sondern ein Täter des Werkes ist, this man will be blessed in what he does. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Just to close, eben im Abschluss, what is the law of liberty? wovon spricht das Gesetz der Freiheit? What is a law that can set me free as soon as I hear it? Welches Gesetz ist das, das mich sofort frei machen kann, sobald ich es höre? Isn't it something like this? Ist es nicht ein Gesetz, das so ähnlich ist wie dieses? Freely you have received. Umsonst habt ihr empfangen. So freely give. Also gebt umsonst weiter. What a law of liberty. Was für ein Gesetz der Freiheit. And this is what the word is all about. Und darum geht's ja in dem Wort. This is what Jesus is all about. Darum geht's ja bei Jesus. This is what humility is all about. Darum geht's bei der Demut. And as I look to the Lord who gave his life for the world. Wenn ich auf den Herrn blicke, der sein Leben hingegeben hat für die Welt. So freely. So umsonst. And the Father who gave his Son so freely. Und der Vater, der den Sohn so hingegeben hat. And I look into this law. Und wenn ich in dieses Gesetz hineinblicke. Into the speaking of the word. Und jetzt sprechen wir vom Wort. I see the law of liberty. Das sehe ich, das Gesetz der Freiheit. And it sets me free. Und das setzt mich frei. And it gives me a capacity. Und das schafft Kapazität in mir. To be an effectual doer. Um ein wirklicher Täter des Wortes zu sein. Because the word is so close to my heart. Weil mir das Wort so nahe am Herzen ist. And this man will be blessed in all he does. Und dieser Mensch soll in all seinem Tun glückselig sein. Let's just close. Und wir wollen jetzt abschließen. Matthew 10. Matthäus 10. If you give a cup of cold water. Wenn du einem anderen einen Becher kalten Wassers gibst. The emphasis is not on the water. Die Betonung liegt nicht am Wasser. I think it's on the word give. Ich glaube, es liegt auf dem Wort geben. If you give. Wenn du gibst. If you give a potato chip in the name of a disciple. Wenn du jemand Chips gibst im Namen als Jünger. If you give a chocolate bar in the name of a disciple. Wenn du ein Stück Schokolade jemanden gibst im Namen eines Jüngers. If you give. So wenn du gibst. Because of Jesus. Wegen Jesus. You shall receive a reward from the Lord. Dann sollst du vom Herrn Lohn empfangen dafür. Let's pray tonight. Lasst uns heute Abend beten. As we go to the Lord's Supper. Wenn wir nun zum Abendmahl kommen. That God would just minister to us. Dass Gott uns darin dienen möge. But before we do that, let's pray. Aber bevor wir das machen, lasst uns beten. Because maybe there's one person here tonight. Weil vielleicht ist ein Einzelner hier heute Abend. If you died tonight. Wenn du heute Abend stirbst. Where would you go? Wohin kommst du dann? Think about it. Denk mal darüber nach. You're on the way home. Du bist am Nachhauseweg. And a bus goes through a stop sign. Und ein Bus übersieht ein Stoppschild. And you are killed. Und du wirst getötet. Where will you go? Wohin kommst du dann? To be with God? Um bei Gott zu sein? Are you sure? Bist du dir sicher? Jesus gave his life. Jesus gab sein Leben, his body, seinen Leib, for the life of the world, für das Leben der Welt. If we believe in him, und wenn wir an ihn glauben, we have eternal life. Dann haben wir das ewige Leben. It begins now. Es fängt jetzt an. Would you pray with me? Möchtest du mit mir heute Abend beten? Father in heaven, Vater im Himmel, God Almighty, allmächtiger Gott, forgive me. Vergib mir. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. To worship you. Ich möchte dich anbeten. I receive you into my life. Ich nehme dich auf in mein Leben hinein. Forgive me. Vergib mir. I want to be a Christian. Ich möchte Christ werden. From the heart. Vom Herzen her. If you're praying with me tonight, wenn du das heute mit mir Abend betest, for the first time, zum allerersten Mal, this is the night, das ist der Abend heute. I want to receive Jesus. Ich möchte Jesus aufnehmen. Just lift your hand up. Dann heb deine Hand. Nobody's looking. Niemand schaut. Is there one person tonight? Gibt's da jemand heute Abend? I want to receive the Lord. Ich möchte den Herrn aufnehmen. Is there one? Gibt's da jemand heute Abend? just one. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For so many believers here tonight. Für so viele gläubige Menschen hier heute Abend. Bless your supper to our hearts. Segne dieses Abendmahl für uns in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.